der Zukunft zugewandt. Im Geist der unbeugsamen Streiter, die ein hehres Ziel verband. Ob im Felde geblieben oder in Nürnberg aufgehangen. Wir gedenken jenen, die den Todesweg gegangen. Ihre Asche weist den Weg zum Neuanfang. Ewige Wache für die Helden, die gefallen. Fackelschein vor ihren Ruhmeshallen. Ewige Wache. Aus ihrem Blut entsteht das Neue. Ein Fanal für Helden, Mut und Treue. Fackelschein vor ihren Ruhmeshallen.